Kapitel 11. Genghis Khan mit Flügeln. Die Logik legt nahe, dass wir nicht warten dürften, bis der Gegner seine ganzen Fliegerkräfte in Bewegung setzte, sondern dass wir vielmehr selber die Initiative in der Luft ergreifen und als erste massierte Angriffe auf seine Flugplätze fliegen mussten. Hauptmarschall der Flieger Anovico, Militärhistorische Zeitschrift 1969, Nummer 7, S62, 1. Der Name des Flugzeugs Iwanow beinhaltete noch eine weitere Bedeutung. Stalin formulierte die Aufgabe so: Das Flugzeug muss sehr einfach in der Herstellung sein, damit man so viele Maschinen produzieren kann, wie es Menschen mit dem Namen Iwanow in unserem Land gibt. L. Kusmina, Generalkonstrukteur Pavel Suchoi. Moskau 1983, S57. Die 30er Jahre waren das goldene Zeitalter der sowjetischen Luftfahrtrekorde gewesen. Erinnern wir uns, wie viele Anstrengungen unternommen und Mittel um dieser Rekorde willen aufgebracht worden waren. Piloten, die Weltrekorde aufgestellt hatten, wurden zu Nationalhelden erklärt. Stalin kannte sich aus in Einsatzgipfelhöhen, Höchstgeschwindigkeiten, Reichweiten, Bomben, Zuladung. Auf dem Höhepunkt der Flugrekordpsychose hatte Stalin angeordnet, den Iwanow zu entwickeln, das Standardflugzeug für den kommenden Krieg. Aber das ist das Erstaunliche dabei: Von den Konstrukteuren des Iwanow verlangt Stalin keine Rekordgeschwindigkeit, keine Rekordhöhe, keine Rekordreich 126 Weite, selbst eine nie dagewesene Bombenzuladung ist nicht gefragt. Herausragende Charakteristiken sind nicht das Ziel. Stalin fordert nur Unkompliziertheit und Zuverlässigkeit. Stalin hat die Konstruktion eines Flugzeugs vor Augen, das in solchen Massen hergestellt werden kann, dass sie die Gesamtzahl der Kampfflugzeuge sämtlicher Typen in allen Staaten der Welt insgesamt übersteigen. Die Stammserie des Iwanow war auf 100.000 bis 150.000 Maschinen veranschlagt. Damit kommen wir zur Hauptsache. Stalin plant die Produktion eines Flugzeugs in der größten bisher dagewesenen Serie. Aber es ist kein Jagdflugzeug. Es ist kein Flugzeug für den Verteidigungskrieg, es ist ein für den Angriff bestimmtes Flugzeug. Wir fragen uns, wenn ein Land 100.000 bis 150.000 leichte Bombenflugzeuge baut, muss das nicht alle Nachbarn aufschrecken? Wir sollten von derlei Fragen lieber absehen und uns nicht klüger dünken als Stalin. Wir sollten seine Hintergedanken besser einzuschätzen wissen. Denn Stalin hatte keineswegs vor, die Massenproduktion des Iwanow schon in Friedenszeiten aufzunehmen. Durchaus nicht. Die Mobilmachung hatte man in zwei Phasen unterteilt, die heimliche und die offene Etappe. Während der heimlichen Mobilmachung war nur die Fertigung einer, für sowjetische Maßstäbe, kleinen Serie geplant, insgesamt einige hundert Maschinen. Die Serie war dazu bestimmt, sich mit der Fertigung vertraut zu machen, Erfahrungen zu sammeln, die Maschinen einzufliegen, in kleineren Konflikten zu erproben. Diese Flugzeuge konnten beim Erstschlag Verwendung finden, besonders in den Nebenstoßrichtungen oder unmittelbar hinter Maschinen mit anspruchsvollerer Einsatzcharakteristik. Nach unserem Angriff aber würde die Massenfertigung des Iwanow zu vielen Tausenden erfolgen. Der Iwanow war eine Art unsichtbare Mobilmachungsreserve. Es war derselbe Vorgang wie bei der Maschinenpistole PPSCH. Schutzpagins Maschinenpistole PPSCH war vor dem Krieg konstruiert, getestet und für geeignet befunden worden. Dann brach der Krieg aus, und jede Werkstatt, die bis dahin Bettgestelle gebaut, 127 jede Genossenschaft, die Eisenwaren produziert hatte, jede kleine Fabrik stellte sich auf die Fertigung dieser unkomplizierten, äußerst zuverlässigen und höchst wirksamen Waffe um, die in unglaublichen Mengen hergestellt wurde. Zweiter: Ein Flugzeug mit relativ bescheidenen Flugeigenschaften kann eine furchtbare Waffe sein. Werfen wir einen Blick auf Hitler. Auch er hat seinen fliegenden Schakal, die U-87. Diese einmotorige Maschine gleicht eher einem Jagdflugzeug als einem Bomber. Die Besatzung besteht aus 2 Mann. Die Abwehrbewaffnung ist schwach, ein Maschinengewehr zur Sicherung der hinteren Hemisphäre. Die Bombenzuladung beträgt weniger als 1 Tonne. Die U-87 war älter als die Nakajima B-5N und der Ivanov, und deshalb waren ihre Flugdaten schlechter. Sie gehörte außerdem jener Flugzeuggeneration an, die das Fahrgestell während des Fluges nicht einzog. Aber Palks von Dutzenden U-87 flogen Überraschungsangriffe auf die schlafenden Flugplätze und fegten sich durch diesen Angriff den Himmel frei. Nach dem ersten Schlag gegen die Flugplätze flogen sie völlig unbehelligt über dem gegnerischen Territorium und hatten dabei keine Rekordgeschwindigkeit nötig. Vor wem sollten sie in der Luft fliehen, wem hinterherjagen? Die U-87 beherrschte den Himmel über Polen, Norwegen und Frankreich. In England dagegen trafen die Maschinen auf Widerstand. Die englischen Flugplätze durch einen Überraschungsschlag auszuschalten war unmöglich, die Voraussetzungen waren nicht gegeben. Nachdem die U-87 an einigen Luftangriffen teilgenommen hatten, waren die Verluste bei diesen Maschinen so hoch, dass der Befehl kam, sie über den britischen Inseln nicht mehr einzusetzen. Im Frühjahr 1941 kommt es zu den Feldzügen gegen Jugoslawien und Griechenland. Die U-87 fliegen ihren Überraschungsangriff, und abermals haben sie Erfolg und stehen hoch im Kurs. Im Mai erfolgt der Angriff auf Kreta. Hier liegen britische Truppen, doch ein Überraschungsschlag 128 gelingt, und wieder wird die U-87 zum Symbol für Blitzkrieg, Erfolg und Sieg. Im Juni kommt der Überraschungsangriff auf die sowjetischen Flugplätze. An einem herrlichen sonnigen Morgen sorgt die deutsche Luftwaffe für einen feindfreien Himmel, und nun kann man Maschinen beliebigen Typs einsetzen, sie haben nichts zu befürchten. Die sowjetischen Generale räumen ein, dass sie die U-87 als veraltet eingeschätzt hatten, und doch hat sie unzählige Schäden angerichtet. Die Luftherrschaft der U-87 hielt an, bis die sowjetischen Fliegerkräfte wieder erstärkten. In der zweiten Phase des Krieges kam die U-87 an der sowjetisch-deutschen Front immer seltener zum Einsatz, bis sie schließlich ganz verschwand. Im Verlauf des Ostfeldzugs stellte der Verlust der Luftüberlegenheit bald den Einsatz der verhältnismäßig langsamen und schwerfälligen Stukawerbände, U-87, in Frage. E. Middeldorf, Taktik im Russlandfeldzug. Darmstadt 1956, S-149, der Ivanov wurde später als die U-87 entwickelt. Deshalb waren seine Leistungsdaten besser, und beide Maschinen unterschieden sich deutlich in ihren Konstruktionsmerkmalen. Aber GE messen an ihren Einsatzmöglichkeiten und der ihnen zugedachten Rolle sind U-87 und Ivanov Zwillinge, Kinder gleichen Denkens und Planens. Für die japanische Nakajima B-5N aber ist der Ivanov ein leiblicher Bruder, nicht nur nach Denkungsweise und Planung, sondern auch in seinen grundsätzlichen Eigenschaften. Ein Flugzeug mit relativ geringer Geschwindigkeit kann gefährlich sein, weil man für einen ehrlichen Zweikampf zwar einen langen Degen braucht, ein Schlafender dagegen auch ohne Degen erstochen werden kann, dafür genügt ein kurzes Messer. Die Flugzeuge für den Überraschungsschlag brauchten keine überragenden Leistungsmerkmale. Stalins Logik ist einfach und nachvollziehbar: wenn wir durch einen Überraschungsschlag die Flugplätze des Feindes ausschalten und dadurch den Luftraum von seinen Flugzeugen freifegen, dann brauchen wir ein einfaches, in Massen verfügbares Flugzeug mit starker Bewaffnung, dessen Hauptaufgabe in der Unterstützung unserer angreifenden Panzerlawine und der Luftlandeunternehmungen sowie in der 129 Ausübung von Terror aus der Luft über ungeschützten Territorien besteht. Und genau ein solches Flugzeug zu entwickeln hatte Stalin seinen Konstrukteuren aufgetragen. Seit dem Auftauchen der Fliegerkräfte ist ihre Rolle im Krieg insgesamt stetig gewachsen, insbesondere bei der Unterstützung von Operationen der Landstreitkräfte. Am Ende unseres Jahrhunderts haben während des Golfkrieges die Fliegerkräfte 80% der Feueraufgaben übernommen. Diese Tendenz hatte Iosif Stalin bereits in den 30er Jahren klar erkannt. Drei Stalins Forderungen waren von dem Flugzeugkonstrukteur Pawel Ossipowitsch Suchoi optimal erfüllt worden. Er war Sieger im Wettstreit geblieben. Im August 1938 ging der Iwanow von Suchoi unter der Typenbezeichnung BB-1, zu Russisch, Blischni Bombardiroschtschikpw gleich Kurzstreckenbomber 1, gleichzeitig in zwei Betrieben in Serienfertigung. Danach wurde die Produktion in einem dritten Werk aufgenommen und ein viertes gigantisches Werk gebaut, außerdem waren weitere Betriebe, die andere Flugzeugtypen bauten, darauf vorbereitet, sich auf einen entsprechenden Befehl hin auf die Fertigung des Iwanow umzustellen. Im September 1939 wurde die Arbeitsgruppe von Suchoi zur Anspornung in ein selbstständiges Konstruktionsbüro umgewandelt. Nach der Einführung des neuen Typenbezeichnungssystems im Jahr 1940 erhielt Suchois Iwanow zu Ehren seines Konstrukteurs den Namen Su-2. Es war das erste Serienflugzeug eines der größten Flugzeugkonstrukteure des 20. Jahrhunderts. Bis zum 22. Juni 1941 waren 13 Fliegerregimenter, Geschwader, zu jeweils 64 Maschinen vollzählig mit der Su-2 ausgerüstet. Die Su-2 war so wie die Iwanows der anderen Konstrukteure ein Mehrzweckflugzeug, leichter Bomber, taktischer Aufklärer, Jagdbomber. Die Konstruktion war extrem einfach und rationell. Die Su-2 war für die Massenfertigung besser als jedes andere 130-Flugzeug geeignet. Sie trug 400 bis 600 Kilogramm Bombenlast, war bestückt mit 5 Maschinengewehren vom Typ SCHKAS, mit einer für die damalige Zeit enormen Feuergeschwindigkeit und mit bis zu 10 Raketen vom Kaliber 82 bzw. 132 mm. Die Geschwindigkeit betrug 375 km pro Stunde am Boden und 460 km pro Stunde in Höhe. Die Su-2 besaß eine Doppelsteuerung, und zwar sowohl für den Flugzeugführer als auch für den hinter ihm sitzenden Bordschützen und Navigator. Deshalb brauchte für diesen Typ auch kein Schulflugzeug gebaut zu werden, jedes Kampfflugzeug konnte als Schulflugzeug eingesetzt werden und umgekehrt. Das vereinfachte auch die Massenausbildung von Flugzeugführern. Die Su-2 konnte von jedem Flieger beliebiger Qualifikation geflogen werden, von dem Piloten aus der Zivilluftfahrt ebenso wie von dem jungen Mädchen aus dem Fliegerclub. Die Flugzeugführer brauchten weder den Kunstflug mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad noch den Nachtflug zu beherrschen, noch mussten sie sich am Gelände oder im Luftraum gut orientieren können. Ihre Aufgabe war leicht: Aufstieg im Morgengrauen, Formierung zu einer mächtigen Gruppe und dann im Direktflug zum Ziel. Vierter, und wie sah es mit den Jagdflugzeugen zur Sicherung aus? Ein Bombenflugzeug im Einsatz, insbesondere ein Kurzstreckenbomber über dem Kampfgebiet und unmittelbar im Rücken des Gegners, muss von Jagdflugzeugen gedeckt werden. Wäre zugleich mit der Su-2 eine entsprechende Menge an Jagdflugzeugen zur Sicherung in Auftrag gegeben worden, dann hätte man die Su-2 in jeder beliebigen Situation verwenden können, zum Beispiel um gegen Angriffe gegen einen Aggressor zu fliegen, der die UdSSR überfallen hat. Aber Jagdflugzeuge in entsprechender Stückzahl hatte man nicht in Auftrag gegeben, und deshalb war der Einsatz der Su-2 im Krieg nur unter der Bedingung möglich, dass die Sowjetunion den Erstschlag gegen den Feind führte und die Fliegerkräfte des Gegners neutralisierte. Ohne diese Voraussetzung war die ungesicherte 131 Su-2 nicht verwendbar. Das ist der Grund, warum der Entschluss, mindestens 100.000 leichter Bomber vom Typ Su-2 zu produzieren, gleichbedeutend war mit dem Entschluss, den Krieg durch einen Überraschungsschlag auf die Flugplätze des Gegners zu beginnen. Für Anfang 1941 bereitete Stalin alles Erforderliche vor, um diesen Überraschungsschlag zu führen, um die deutsche Luftwaffe auf den Flugplätzen niederhalten zu können. Für solche Operationen verfügte Stalin über eine erdrückende quantitative und qualitative Überlegenheit. Stalin besaß ein einzigartiges gepanzertes Schlachtflugzeug, die Il-2 Sturmovik. Hier ist nicht von Panzerplatten die Rede, die auf das Flugzeuggerippe aufgebracht werden, sondern von einer kompletten Panzerzelle. Es war das einzige Panzerflugzeug in der Geschichte der Luftfahrt, ein echter fliegender Panzer. Außer dem Panzerschutz sowie einer für Flugzeuge hervorragenden Überlebensfähigkeit und ausgezeichneten Flugeigenschaften verfügte die IL-2 auch über eine gewaltige Bewaffnung, automatische Kanonen, Bomben, Raketen vom Typ RS-82 und RS-132. Die Kommunisten geben zu, dass die IL-2 ein großartiges Flugzeug war, aber sie erklären, es habe nur 249 Stück gegeben. Das stimmt in der Tat. Doch Hitler verfügte über kein einziges derart Flugzeug. Und weltweit gab es nichts Vergleichbares. Stalin verfügte insgesamt nur über 249 IL-2, aber die sowjetische Industrie war bereit, sie in beliebigen Stückzahlen zu produzieren. Selbst nach dem Verlust des größten Teils der Flugzeug- und Motorenwerke in der zweiten Hälfte des Jahres 1941 wurde die IL-2 in Großserien weitergebaut. Sie ist bis zum Ende des Krieges nicht veraltet und ging in die Geschichte der Luftfahrt als das größte Massenkampfflugzeug aller Zeiten ein. Für den Angriff auf die Flugplätze hatte Stalin den Sturzkampfbomber PE-2. Hitler verfügte über gute Flugzeuge, aber die PE-2 übertraf jedes von ihnen in entscheidenden Punkten. So war zum Beispiel die Geschwindigkeit der PE-2 um 30 km/h höher als die des besten deutschen Bombenflugzeugs, der Ju-88, und sie war um 100 km/h höher als die der He-111. Und wieder 132 argumentiert die kommunistische Propaganda, Stalin habe lediglich 460 Sturzkampfbomber vom Typ PE-2 zur Verfügung gehabt. Das ist richtig, und es ist tatsächlich nicht viel. Dennoch war es mehr als alle Ju-88 zusammen an der sowjetisch-deutschen Front am 22. Juni 1941. Für Angriffe auf Flugplätze hatte Hitler seine Ju-87, dieses Symbol des Blitzkrieges. Das sowjetische Gegenstück stellte die Su-2 dar. Sie war später entwickelt worden und übertraf deshalb in sämtlichen Charakteristiken die Ju-87, vor allem aber hinsichtlich Geschwindigkeit und Feuerkraft, außerdem hatte sie eine Panzerverkleidung, wenn auch nicht eine der IL-2 vergleichbare. Hitler hatte am 22. Juni an der Ostfront 290 Ju-87 zur Verfügung, Stalin hatte 249 IL-2 und über 800 Su-2. Außerdem waren die sowjetischen Jagdflugzeuge sämtlicher Typen, von der I-15 bis zur MiG-3, für den Erstschlag auf die schlafenden Flugplätze mit Raketen ausgerüstet. Bei einem Erstschlag konnten auch Flugzeuge Verwendung finden, die von den Kommunisten als veraltet bezeichnet werden. So übertraf zum Beispiel das Jagdflugzeug I-16 jedes Flugzeug des Gegners um das 2- bis 3-fache an Feuerkraft und war zudem mit einer Panzerung versehen. Es verfügte über eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit, Rekordgeschwindigkeiten aber wurden beim Angriff auf Flugplätze nicht verlangt. Die Stückzahl der Januar 2016 auf den in der Nähe der Westgrenzen gelegenen Flugplätzen war größer als die sämtlicher deutschen Flugzeuge aller Typen. Unmittelbar nach dem erfolgten Erstschlag sollte die sowjetische Flugzeugindustrie mit der Massenproduktion der Su-2 beginnen. Stalin hatte buchstäblich vor, so viele leichte Bombenflugzeuge zu bauen, wie es einst kleine flinke Reiter in den Horden Genghis Khans gegeben hatte. Bis zum Anfang des Jahres 1941 hatten sowjetische Konstrukteure eine ganze Plejade bemerkenswerter Flugzeuge entwickelt, aber Stalin war vor allem an der Su-2 gelegen. 1940 und in der ersten Hälfte des Jahres 1941 erfolgt die 133 unauffällige, aber intensive Vorbereitung auf die Massenproduktion. In die Flugzeugwerke, die sich auf die Produktion der Su-2 einstellen, werden von den Kriegskommissariaten, Wehrersatzämtern, Arbeiter sowie Soldaten an die Front geschickt. Elkus Minna, Generalkonstrukteur Pavel Suchoi, S-66, die ersten 13 Geschwader machen sich mit den Maschinen vertraut. Die Piloten kommen von der Zivilluftfahrt und den Fliegerclubs. Generalleutnant der Flieger Anatoli Puschkin, zu der Zeit Major und Kommandeur des 52. Geschwaders die Su-2 war auch aus dem Grund gut, weil man für sie keine Flugplätze brauchte. Sie startete und landete auf jedem ebenen Boden. Eben da, S-78, Marschall der Flieger Iwan Pstüschow, im Herbst 1940 wurde in Bessarabien bei Kotowsk unser 211. Kurzstreckenbombergeschwader aufgestellt, ausgerüstet mit Su-2 Maschinen. Das Flugzeug machte einen starken Eindruck. Ein Bomber, der wie ein Jagdflugzeug aussieht, klein, kompakt, schön. Eben da, S-67, in diesem kurzen Zitat sollte man auf Zeit und Ort der Aufstellung des Geschwaders achten, es geht gegen Rumänien. Hier haben wir unseren Schakal mit Flügeln, der zum Sprung an die Kehle des Schwächeren angesetzt hat. Es gibt noch ein Geschwader in derselben Region. Der zweifache Held der Sowjetunion Oberst G.F. Sevekao berichtet, gegen Ende Dezember 1940 wurde die Aufstellung des 210. Kurzstreckenbombergeschwaders abgeschlossen. Der Oberst erläuterte, woher das fliegende Personal stammte, die Piloten kamen von der zivilen Luftflotte. Höchste Bereitschaft. Moskau 1973, S-42, die heimliche Mobilmachung hatte auch die Zivilluftfahrt erfasst. 6. Das Schicksal der Su-2 war kläglich. Die U-87 und die Nakajima B-5N hatten die Möglichkeit bekommen, sich in Überraschungsangriffen zu bewähren und Ruhm zu gewinnen. Den Iwanow hinderte Hitler an einem Einsatz, der seiner eigentlichen Bestimmung entsprochen hätte. Hitler führte seinen Präventiv 134 Schlag gegen die sowjetischen Flugplätze, und die Su-2 war der Aufgabe beraubt, für die sie geschaffen worden war. Die Produktion der Su-2 wurde rasch eingestellt. In einem Verteidigungskrieg wurde sie nicht gebraucht. Die Betriebe, die ihre Massenproduktion vorbereitet hatten, zum Beispiel die Flugzeugwerke in Kharkow, fielen dem Feind in die Hände. Die früher ausgelieferten Su-2 erlitten große Verluste, es fehlte an Jagdfliegern für ihre Sicherung während der Einsätze. Held der Sowjetunion M. Laschin, ich habe die Su-2 geflogen, ein leichtes Flugzeug, schnell, wendig, unglaublich widerstandsfähig und störungsfrei. Die Su-2 brannte nur schwer und langsam. Nie loderte sie wie eine Fackel auf. L. Kusmina, Generalkonstrukteur Pavel Suchoi, S-70, Held der Sowjetunion W.I. Streltschenko, die Su-2 brannte selbst dann nicht, wenn der Treibstofftank beschädigt war, das verdankte sie dem Co-2 Brandschutz. Eben da, S-69, der Flugzeugkonstrukteur W.B. Chavro hat die vollständig STI und meines Erachtens auch eine objektive Geschichte der sowjetischen Luftfahrt geschrieben. Alle übrigen Flugzeugkonstrukteure sind seine Konkurrenten, deshalb geizt Chavro auch nicht mit Kritik. Doch die Konstrukteure der Su-2 bleiben ungeschoren, obwohl man aus der Su-2 alles herausgeholt hatte und man ihren Schöpfern keinen Vorwurf machen konnte, entsprach das Flugzeug den realen Anforderungen nur bis zum Krieg. Geschichte der Flugzeugkonstruktionen in der UdSSR 1938 bis 1950, S-50, mit anderen Worten, alles war gut, man konnte den Konstrukteuren des Flugzeugs nichts nachsagen, bis zum 21. Juni 1941 entsprach die Su-2 den Anforderungen, doch in der Morgendämmerung des 22. Juni hörte sie auf, diesen Anforderungen zu genügen. Der Iwanow bekam es mit fremden und eigenen Leuten zu tun. Bis zum Krieg unterlag die Su-2 der Geheimhaltung, und man hatte nicht vor, sie zusammen mit den eigenen Jagdflugzeugen einzusetzen. Zu Beginn des Krieges hielten die sowjetischen Jagdflugzeuge die unbekannte Silhouette des Iwanow für ein feindliches Flugzeug. Der dreifache Held der Sowjetunion Marschall der 135 Flieger Apokryschkin schoss 59 Flugzeuge des Gegners ab. BFFI-Ziel. In Wirklichkeit waren es genau 60 Maschinen. Die erste war eine Su-2 gewesen. Es war eine Ironie des Schicksals, das nach dem Krieg Pokruschkin auf der Militärakademie in derselben Gruppe studierte, zu der auch der von ihm abgeschossene Pilot der Su-2 gehörte, Iwan Pstyzho, gleich ihm ein künftiger Marschall der Flieger. Die Su-2 konnte nicht ihrer Bestimmung gemäß verwendet werden. Ein Beispiel: Im Juli 1941 fliegen 50 Su-2 einen Angriff auf die Dnieper-Brücke bei Rukatschau. Hätten wir uns auf einen Verteidigungskrieg vorbereitet, wäre die Brücke beim Rückzug in die Luft gejagt worden eine Sache von wenigen Minuten für zwei Pioniere. Aber wir hatten uns auf keinen Verteidigungskrieg vorbereitet, und nun mussten anstelle der beiden Pioniere die Su-2-Maschinen eine ihnen fremde Aufgabe übernehmen. Ein ganzes GI-Schweider. Liegt jedoch die Luftherrschaft in den Händen des Gegners, muss ein Kurzstreckenbombergeschwader mindestens von einem Jagdfliegergeschwader gesichert werden. Doch das gibt es nicht. Was aber ist schon ein geschlossener Pulk von 50 Su-2 ohne Jagdfliegerdeckung? Also wurde die Brücke nicht zerstört, und das Geschwader ging verloren. Daraufhin kam der Befehl, die Su-2 nicht mehr in geschlossenen Gruppen zu fliegen, obwohl sie doch für den Flug in geschlossenen Gruppen geplant und konstruiert worden war. In einem Verteidigungskrieg werden Jagdflieger gebraucht. Es gab den Versuch, die Su-2 als Jagdflugzeug einzusetzen. Doch sie war kein Jagdflugzeug, sondern sah nur wie ein Jagdflugzeug aus. Die Piloten bewiesen ein selbstmörderisches Heldentum, aber niemand hatte sie den Luftkampf gelehrt, schon gar nicht in einem Flugzeug, das nicht für Luftkämpfe geschaffen war. Die weltweit erste und einzige Frau in der Geschichte der Luftfahrt, die eine Maschine in der Luft rammte, war Jekaterina Selenko vom 135. Kurzstreckenbombergeschwader. Das geschah am 12. September 1941. Mit ihrer Su-2 rammte sie in der Luft eine Me-109, brachte sie zum Absturz und wurde selbst bei dem Versuch, ihre Maschine zu landen, von einer anderen Me-109 abgeschossen. Die Piloten der 136 Zivilluftfahrt, junge Sportler, Mädchen aus den Fliegerclubs vollbrachten wahre Wunder an Tapferkeit, aber die Su-2 wurde nicht Teil des großen Vaterländischen Krieges, weil sie für einen ganz anderen Krieg konzipiert worden war. Hitler hat zwar den Angriff Stalins vereitelt, aber er ahnte nichts von dessen wirklicher Stärke, wie bedrohlich seine Pläne waren, wie gut er für einen Angriffskrieg vorbereitet gewesen war. Die Su-2 trat im Krieg kaum in Erscheinung, doch unter anderen Voraussetzungen wäre sie ein furchtgebietender Gegner gewesen. Es gibt genügend Hinweise auf die völlige Bereitschaft der sowjetischen Industrie zur Massenproduktion des Iwanow. So waren zum Beispiel in einem Verteidigungskrieg vor allem Jagdflugzeuge nötig. Der Flugzeugkonstrukteur S. A. Lavutschkin brauchte zur Modernisierung des Jagdflugzeuges LaGG-3 dringend einen kräftigen, zuverlässigen Motor, und zwar in immensen Stückzahlen. Kein Problem, die Industrie war in der Lage, den Motor M82 in beliebigen Mengen auszuliefern, der für die Su-2 bestimmt gewesen war. Die Industrie war nicht nur darauf vorbereitet, ihn zu produzieren, sie hatte bereits tausende dieser Motoren auf Lager. Bedien, dich und bau sie in dein Flugzeug ein. Lavutschkin baute sie ein, und das berühmte, bei den Piloten beliebte Jagdflugzeug La-5 war das Ergebnis. Die sowjetische Industrie hatte die Massenproduktion des Schkass-Maschinengewehrs für viele Flugzeugtypen vorbereitet, vor allem aber für die Su-2. Zwar ging die Su-2 nicht in Großserie, aber die Mobilisierung der Industrie war nicht umsonst erfolgt, die Flugzeugbewaffnung verursachte keine Probleme. Die sowjetische Industrie war zur Massenproduktion von Bomben für die Su-2 bereit und produzierte sie auch, allerdings nur für die 11-2 und andere Maschinen. Die sowjetische Industrie konnte Raketen vom Kaliber 82 mm und 132 mm in großen Stückzahlen produzieren. Sie wurden auch ausgeliefert. Man hat sie einfach nicht nur für die Fliegerkräfte, sondern auch für die bodenständige Artillerie verwendet. Die Statistik weist folgende Daten auf: Am 1. Juli 1941 gab es in der Roten Armee 7 Mehrfachwerfer BM-13. Einen 137 Monat später waren es 17. Einige wurden im Verlauf der Kampfhandlungen zerstört, andere fertiggestellt, und am 1. September waren es 49. Gleichzeitig begann die Auslieferung eines weiteren Typs des BM-8. Am 1. Oktober 1941 verfügte die Rote Armee, ungeachtet der Verluste, über 406 BM-8 und BM-13 Werfer. Das Wachstum setzte sich ebenso stürmisch fort, und in Kürze war der Mehrfachwerfer zu einer Massenwaffe geworden. Generalfeldmarschall A. Kesselring bezeugt es, die entnervende Wirkung der Katyusha-Werfer ist jedem deutschen Ostkämpfer in höchst unliebsamer Erinnerung. Gedanken zum Zweiten Weltkrieg. Bonn 1955, S-128, ungeachtet des Rückzugs und des Verlusts der Industrie- und Rohstoffbasis gelang es, das Heer rasch und vollständig mit einem prinzipiell neuen Waffensystem auszurüsten, wie es kein anderes Heer auf der Welt besaß. Und nichts Gleichartiges sollte andernorts bis zum Ende des Krieges erscheinen. Ein wirtschaftliches Wunder nennen es die Kommunisten. Doch mit einem Wunder hat das alles nichts zu tun. Die sowjetische Industrie war einfach in der Periode der heimlichen Mobilmachung auf die Produktion von Raketen für den Iwanow eingestellt worden. Im Rahmen der Bewaffnung des Iwanow wäre diese Waffe weitaus wirkungsvoller gewesen, weil Artilleristen zunächst Informationen über ihr Ziel erhalten müssen, während Piloten in der Lage sind, ihre Ziele selbst auszusuchen. Artilleristen feuern ihre Geschosse über ein paar Kilometer, ohne ihr Ziel zu sehen, während Piloten über Hunderte von Kilometern fliegen, ihr Ziel und das Resultat ihres Auftrags sehen, wobei die nächste Angriffswelle stets die Möglichkeit hat, das begonnene Werk zu vollenden. Die Fertigung des IWINA wurde eingestellt, aber die Industrie produzierte Geschosse in Millionen Partien. Sie wurden einfach den Bedingungen der Schussabgabe durch Bodensysteme angepasst. Die Frage, ob die sowjetische Industrie in der Lage gewesen wäre, 100.000 bis 150.000 zu 2 fertigzustellen, muss bejaht werden. Eine Massenserie dieses Ausmaßes war unter der Voraussetzung geplant, dass wir den Erstschlag führen und unsere Industrie in ihrer 138 Arbeit von niemandem behindert wird. Hitler vereitelte Stalins Plan. Aber selbst nach dem Verlust sämtlicher Aluminiumwerke sowie der Mehrzahl unserer Flugzeug- und Motorenwerke wurden in der Sowjetunion während des Krieges 41989 Stück der fertigungstechnisch unvergleichlich komplizierteren Flugzeugtypen 11 bis 2 und 11-10 gebaut. Außerdem wurden viele tausend Maschinen anderer Flugzeugtypen ausgeliefert, die komplizierter waren als der Iwanow. Wäre Stalin in Rumänien eingefallen und hätte er dadurch die deutsche Wehrmacht und die deutsche Industrie paralysiert, dann hätte die gesamte sowjetische Industrie ungestört arbeiten und um ein Vielfaches mehr Flugzeuge bauen können, als sie es immerhin unter ungünstigsten Voraussetzungen dennoch zu Wege brachte. Bleibt noch die Frage zu beantworten, wo man eine entsprechende Masse an Piloten hatte herholen wollen. Für die Ausbildung von Flugzeugführern hatte Stalin indessen im Überfluss gesorgt. Freilich waren es Flieger, die man gelehrt hatte, im feindfreien Luftraum zu fliegen. Diese Piloten waren in so großen Mengen ausgebildet worden, dass sie 1941 mit dem Gewehr in der Hand zu Tausenden vor Stalingrad zur Unterstützung der Infanterie in den Kampf geworfen wurden. Roter Stern, 15. Dezember 1992, Flugzeugführer mit dieser Qualifikation wurden im Verteidigungskrieg nicht gebraucht, so wie man auch den Iwanow nicht brauchen konnte. Doch darauf kommen wir noch zurück. 7. Die Idee vom fliegenden Genghis Khan aber wollte nicht sterben, die sowjetischen Konstrukteure kamen nicht von ihr los. 1943 brachte der Konstrukteur Dmitri Tomaschewitsch das lange zuvor begonnene, dann jedoch infolge des deutschen Angriffs und der Evakuierung erst spät fertiggestellte Erdkampfflugzeug Pegasus heraus, mit zwei Motoren von je 140 PS. Die Geschwindigkeit am Boden betrug 172 km pro Stunde, in Höhe sogar noch weniger. FS war ein Einmannflugzeug, für das weder ein Schütze noch eine Abwehrbewaffnung vorgesehen war. Die Maschine war aus Materialien 139 hergestellt, die im Flugzeugbau unüblich waren: Sperrholz, Fichtenholzstreben, Dachblech, Panzerstahl. Die Konturen bildeten nur gerade Linien. Einfachheit und Billigkeit waren in extremer Weise eingehalten. Das Flugzeug konnte von jeder Möbelfabrik gebaut werden. Und natürlich in Massen. Am laufenden Band. Dabei trug der Pegasus zwei 23mm Maschinenkanonen, ein schweres Maschinengewehr und eine 500 kg Bombe. Der Flugzeugführer war durch eine Panzerung gesichert, die ihn gegen Geschosse schwerer Maschinengewehre und sogar 20mm Granaten schützte. Durch Panzerung gesichert waren auch die Treibstofftanks und andere lebenswichtige Teile. Die Treibstofftanks konnten im Notfall abgeworfen werden. Die eigene Feuerkraft und der solide Schutz gegen Beschuss vom Boden aus machten dieses wirklich billigste und einfachste aller Flugzeuge zu einem bedrohlichen Gegner. Der Testpilot Generalmajor der Flieger Pjotr Stefanski hat in seinem ganzen Leben 316 verschiedene Typen von Flugapparaten geflogen, darunter mehrere Varianten des Iwanow, auch der Pegasus gehörte dazu. Stefanski flog im Wesentlichen Maschinen, die zum Zeitpunkt ihres ersten Starts an der Grenze des bis dahin für unmöglich gehaltenen standen. Der Pegasus gehörte nicht zu dieser Kategorie, aber Stefanski spricht ihm ein hohes Werturteil aus. Seinen Worten zufolge konnte er ein Flugzeug für kolossale Serien werden, nur nicht in einem Verteidigungskrieg. Der Iwanow und der Pegasus hätten sich am Himmel Europas, Afrikas, Indiens tummeln können, allerdings nur unter der Voraussetzung eines Überraschungsangriffs auf Deutschland und der Vernichtung seiner Fliegerkräfte bzw. der Neutralisierung der Erdölraffinerien in Rumänien. In jeder anderen Situation wurden die Iwanows und der Pegasus nicht gebraucht. So ist denn ihre Zeit auch nie gekommen. Am 10. März 1939 hatte Stalin auf dem 18. Parteikongress erklärt: Das wahnwitzige Wettrüsten im Flugzeugbau der kapitalistischen Länder dauert nun schon eine Reihe von Jahren an und stellt zweifellos eines der charakteristischsten und bezeichnendsten 140 Momente des unvermeidlichen allgemeinen militärischen Zusammenstoßes dar. Pravda, 11. März 1939, Stalin hatte recht. In den westlichen Ländern hielt in der Tat das wahnwitzige Wettrüsten im Flugzeugbau an. Die Luftstreitkräfte einiger großer Staaten des Westens erreichten eine Stückzahl von 1000 Maschinen und sogar mehr. Deutschland hatte einen großen Vorsprung errungen. Die Gesamtzahl der deutschen Kampffliegerkräfte betrug 3600 Kampfflugzeuge. Stalin war im März 1939 klar, dass eine derartige Zahl von Kampfflugzeugen für die Unausweichlichkeit eines Krieges sprach. So geschah es auch. Im selben Jahr nahm Hitler den Kampf um die Weltherrschaft auf. Wenn wir 3600 Flugzeuge als wahnwitziges Wettrüsten im Flugzeugbau bezeichnen, wie ist dann die Standardserie des Iwanow einzustufen? Wenn Hitlers 3600 Kampfflugzeuge ein ausreichender Beweis für die Unvermeidlichkeit eines allgemeinen militärischen Zusammenstoßes sind, wovon kann dann die Vorbereitung auf die Produktion von 100.000 Kampfflugzeugen nur eines einzigen Typs Zeugnis ablegen?